Dies ist keine Liebe, Liebe ist Blut und Ernst. Liebe heißt für dich sterben unter Wut und Schmerz. Keine Liebe, kein Glauben, kein Frieden. Und ich seh, wie sie gehen und dem Feind fliehen. Ich brauch deine Liebe nicht, ich hab sie früher gebraucht. Und ich hab dich fast vergessen, doch meine Türen sind auf. Ich geh raus in die weite Welt, schrei es raus. Ich bin ein gemachter Mann und ich bleib es auch. Mein Stolz stand uns oft im Weg. Ich konnte förmlich spüren, wie die Hoffnung geht. Und am Ende stand ich ganz alleine da. Und statt Freunde, die mich liebten, waren mir meine Feinde nah. Und jetzt frag, wie die Reise war. Sie war steinig und hart wie dein Herz. Du warst weg, doch die Pein war da. Mein bester Freund war der Schmerz in mir. Herz zerriss meine Seele, ich war fern von mir. Und ich sah mich selbst von außen stehen. Lebte ohne Sinn vor mich hin und merkte früh genug, ich bin nicht auserwählt. Seh mich wie ein Panzer weint. In guten Zeiten waren alle down, in Krisen war ich ganz allein. Du warst weg und mit dir mein Traum von Leben. Und ich trau mich nicht mehr, mein Vertrauen zu geben. Ich weiß, mein Herz wird nie wieder aufhören zu weinen. Und ich bin tot, denn ich kann meine Liebe nicht zeigen. Dies ist keine Liebe, Liebe ist Blut und Ernst. Liebe heißt für dich sterben unter Wut und Schmerz. Keine Liebe, kein Glauben, kein Frieden. Und ich seh, wie sie gehen und den Feind lieben. Komm, Liebe ist Blut und Ernst. Liebe heißt für dich sterben unter Wut und Schmerz. Keine Liebe, kein Glauben, kein Frieden. Und ich seh, wie sie gehen und den Feind lieben. Ich hab keine Liebe für dich. Du siehst mich und grinst mir lieb ins Gesicht. Du durchtriebene Bitch, ich hasse dich nicht. Versteh mich nicht falsch, die Tränen sind alt. Dein Herz war zu hart und deine Seele zu kalt. Autos, Geld, Urlaub, diese Dinge zählten für dich. Du bist leer, tust oft glücklich und ich bete für dich. Du bist zu dem geworden, was ich schon immer verabscheut hab. Sei froh, dass du nicht mehr diesen Kackfreund hast. Er geht seinen Weg und versucht ein gutes Leben zu führen. Will sich befreien, dich vergessen und den Regen nicht spüren. Mann, ich trauer nicht um dich, sondern um das Mädchen von früher. Um die Zeit, um die schönen Seiten vom Frühjahr und alles weg. Menschen wie dich gibt es einfach zu viele. Und du hast mir bewiesen, mich liegt nur noch meine Familie. Niemand kann die Liebe einer Mutter ersetzen und deines Vaters. Siehst du mich, wie ich fortgehe und du auf mich wartest? Ich komm nicht zu Hilfe, geh und such dein Frieden und Licht. Und ich hab nie wieder Liebe für dich. Hör, dieses Lied ist für dich. Ich bin immer noch ich und unsere Vergangenheit spuck ich dir ins Gesicht. Dies ist keine Liebe, Liebe ist Blut und Ernst. Liebe heißt für dich sterben unter Wut und Schmerz. Keine Liebe, kein Glauben, kein Frieden. Und ich seh, wie sie gehen und dem Feind lieben. Dies ist keine Liebe, Liebe ist Blut und Ernst. Liebe heißt für dich sterben unter Wut und Schmerz. Keine Liebe, kein Glauben, kein Frieden. Und ich seh, wie sie gehen und dem Feind lieben. Dies ist keine Liebe,